Liebe, Wahn und betrogenes Gefühl. Ein Hörspiel nach Episoden aus Mörikes Roman Maler Nolten von Heinz von Kramer. Ach, entschuldigt, gute Frau, dass ich euren freundlichen Gruß kaum erwidert und euch nicht angeredet habe, wie ich euch hier im Wäldchen da auf dem Rasen sitzen sah. Setzt euch nur zu mir, liebes Kind. Und wenn's euch nicht gar zu sehr pressiert, verweilt doch ein Weilchen. Während ich diese Gräser pflücke und zu einer regelmäßigen Figur zusammenknüpfe. Aber warum löst ihr den einen und den anderen Knoten wieder auf? Und schüttelt den Kopf so? Der Herr, den ich da eben mit euch gesehen, ist euer Schatz zwar nicht, doch denkt an mich, er wird es werden. Der Vetter Otto. Oh, das ist ein weitläufiger Verwandter von mir. Und weil uns nach dem Mittag der wärmende Sonnenschein lockte, haben wir einen Spaziergang durch das Birkenwäldchen gemacht, bis ich Abschied von ihm nahm. Um ganz ungestört mich dem Überfluss des Entzückens und des Dankes hinzugeben. Denn ihr müsst wissen, ich bin gerade von einer langwierigen Krankheit genesen. Und es ist der erste Ausgang, zu dem mir der Arzt die Erlaubnis gegeben. Ich weiß, ich weiß. Ich habe ein langes Leben hinter mir. Und wir Zigeuner, wenn wir unser Leben leben, wissen mehr darüber als wohl so manch ein anderer. Auch was diejenigen angeht, die nicht zu unseresgleichen gehören. Ach, und so geht es euch auch mit meinem Leben. Ihr meint zu wissen, was ich noch nicht weiß. Verzeiht, ich sage das ohne jegliches Misstrauen. Was euren jetzigen Verlobten anbelangt, so wäre es grausam unrecht, euch zu verbergen, dass ihr auch allerdings nicht geboren seid füreinander. Seht hier die schiefe Linie, das ist verwünscht. Stimmt doch das Ganze sonst gar hübsch zusammen. Aber die Geister necken sich und machen Krieg mit den Herzen, die freilich jetzt noch fest zusammenhalten. Hei. Närrisch, närrisch. Mir kam sowas noch wenig vor. Wie? So ist's. So ist's. Ja, ihr habt recht. Nicht ich, mein Töchterchen. Nur Stern und Gras behalten recht. Vergib, dass ich die Wahrheit sage, aber Wermut kann auch Arznei sein. Und sei versichert, Zeit bringt Rosen. Und für mich den Augenblick, dass ich nun aufstehen und gehen muss. Was ist dir, mein Kind? Ach, ich fühle mich im Innern wie gelähmt und an den Gliedern wie gebunden und vermag kaum, mich zu erheben. Komm, komm, ich helfe dir. Seltsam, ich habe kaum den Mut, die Augen aufzuschlagen, um nicht zu verraten, wie sehr ich mich getroffen fühle. Und doch, indem ich euch aufs Neue ins Gesicht schaue, die ihr mir gänzlich unbekannt seid, glaube ich etwas so unbeschreiblich Hohes. Vertrauenerweckendes, ja längst Bekanntes zu entdecken, in dessen seelenvollem Anblicke der Geist sich von der Last des gegenwärtigen Schmerzens befreit, ja selbst die Angst der Zukunft überwindet. Behüt dich Gott, mein Täubchen, und hab immerhin guten Mut. Lässt dich die Liebe mit einer Hand los, so fasst sie dich gleich wieder mit der anderen. Und stoße nur dein neues Glück nicht eigensinnig vor dir. Es ist gefährlich, dem Gestirn Trotz bieten. Nun, noch das Letzte, bevor ein Jahr um ist, wirst du niemand verraten, was ich dir gesagt habe. Es möchte schlimm ausfallen. Hörst du wohl? Agnes ist allein und vermag kaum, sich selber wiederzuerkennen. Sie glaubt einer fremden, entsetzlichen Macht anzugehören. Sie hat etwas erfahren, was sie nicht wissen soll. Sie hat eine Frucht gekostet, die unreif von dem Baume des Schicksals abgerissen, nur Unheil und Verzweiflung bringen muss. Erschöpft kommt sie nach Hause und legt sich sogleich mit einem starken Froste. Allein vom wahren Grunde ihres Zustandes kommt keine Silbe über ihre Lippen. Sie lässt sich ältere und neuere Briefe ihres Verlobten Theobald Nolten aufs Bette bringen, aber statt des gehofften Trostes findet sie beinahe das Gegenteil. Das liebevollste Wort, die zärtlichsten Versicherungen, schon gleichsam angeweht vom vergiftenden Hauche der Zukunft, betrachtet sie mit Wehmut, wie man getrocknete Blumen betrachtet, die wir als Zeichen vergangener schöner Augenblicke aufbewahren. Ihr Wohlgeruch ist weg, und bald wird jede Farbenspur daran verbleichen. Dergleichen traurige Ahnungen erfüllen sie mit desto ungeduldigerem Schmerz, je mehr sie Theobald noch in dem vollen Irrtum seiner Liebe befangen denken muss, in einem Irrtum, den sie nicht länger mit ihm teilen darf noch will, der ihr abscheulich und beneidenswert zugleich vorkommt. Nachdenklich, unbehaglich, ja traurig tritt indessen Nolten mit seinem Freunde Larkins und anderen Gefährten in ein großes, hell erleuchtetes Gebäude, worin schon das mannigfaltigste Leben wogt und wühlt. Alle möglichen Gestalten, zum Teil in auffallendem Kontraste, drehen sich stumm, feierlich, fremde oder leise summend, kopfnickend und tanzend durcheinander. Unser trübe, gestimmter Freund, schneller als er vermutet, von seinen Begleitern verloren, fühlt nach und nach in seiner Vermummung eine Art von dumpfem Troste. Und wie mit seiner Umgebung, so spielt er gewissermaßen mit dem eigenen Herzen Versteckens, wobei er sich kaum bekennt, welche besondere Hoffnung ihn zwingt, die Reihen der weiblichen Masken sorgfältiger zu mustern, als er sonst wohl getan hätte. Das bescheidene Bild Agnesens, das ihn aus weiter Ferne sehnsüchtig und bittend anzulocken scheint, tritt mehr und mehr in den Hintergrund seiner Seele zurück, um einem ganz anderen Platz zu machen, das mit jeder neuen Entfaltung der glänzenden Gruppen leibhaftig aus der Menge hervortreten solle. Oh, Konstanze, wer entdeckt mir sie? Und doch, wie wäre es möglich, dass ich aus 1000 Drahtpuppen das einzige Wesen nicht sollte herausfinden können, das in der einfachsten, unwillkürlichsten Bewegung jene angeborene Grazie, jenen stets lächelnden Zauber verrät, den nur die ewig wahrhaftige Natur, den nur die Unschuld selber zu geben und so reizend und leicht mit der anerzogenen Sitte zu verschmelzen vermag? Ist nicht alles, was an ihr sich regt und bewegt, der unbewusste Ausdruck des Engels, der in ihr atmet? Ist nicht alles nur Hauch, nur Geist an ihr? Und heute, eben heute, wie wohl tut mir ihr Anblick! Wie wollte ich mich 3 Sekunden mit allen Sinnen und Gedanken an dieser tröstlichen Erscheinung festklammern und davon eilen und mir zufrieden sagen, dass mein Auge sie sah, dass ihr Fuß einen und denselben Boden mit mir betrat, dass eine gemeinschaftliche Luft meine und ihre Lippen berührte. Unser Maler, denn als solcher hat sich Nolten schon seit einiger Zeit einen Namen gemacht, findet zwischen den eigenen Wänden keineswegs jene Wohltat ungestörter Einsamkeit, nach welcher er sich seit dem Feste so ungeduldig hingedrängt hat. Die Eindrücke dieser letzten Stunden sind so mannigfaltig, zu mächtig, zu verwirrend, als dass er hoffen kann, sie zu ordnen, sich ihrer mit Vernunft zu bemeistern. Er schickt den Bedienten, der ihn auskleiden soll, zu Bette und sitzt eine Weile unschlüssig, den Kopf in die Hand gestützt, den Blick auf die ruhige Flamme der vor ihm brennenden Kerze geheftet. Erst der Anblick jenes unwillkommenen Briefes, er liegt doch uneröffnet auf dem Tische, scheint seinem Unmut, seinem Grame eine entschiedene Gestalt zu geben. Oh, muss heute sich alles herzudrängen, mich zu peinigen. Soll ich nicht zu mir selbst kommen? Was kann sie meiner Agnes wollen mit dem Briefe? Muss sie nicht fühlen, wir sind getrennt auf immer? Muss sie's nicht? Ja, wenn dies wirklich der Inhalt dieses Blattes wäre, könnte ich's nur ahnen aus den Zügen dieser Aufschrift. Doch diesen treu und gut und blicken schmeichelhaft wie in den glücklichen Tagen. Nein, nein, ich wag es nicht, dies Siegel zu erbrechen. Er steht plötzlich auf und sucht die Gesellschaft seines Freundes Larkins. Zu seinem Troste trifft er ihn noch wach am Kamine sitzend und nicht minder geneigt, die wenigen Stunden bis zum Tagesanbruch vollends in vertrautem Gespräche zuzubringen. Recht, dass du kommst. Du triffst mich mit ernsthaften Betrachtungen über dich beschäftigt. Es wäre gar schön von dir, wolltest du mich jetzt ein wenig tiefer in deine Karten schauen lassen. Denn man sollte ja beinahe glauben, dass deine Erkältung gegen Agnes noch ihre absonderlichen Ursachen habe. Wiewohl ich immer bloß die Symptome eines ganz ordinären Liebesfrosts an dir zu bemerken meinte, der sich selten anders erklären lässt als im Allgemeinen aus einem gewissen Defizit von Wärme. In der Folge mag denn auch Gräfin Konstanze einigen Einfluss gehabt haben, was? Oder hätte sie wirklich schon alles wie mit einem Besen gekehrt in deinem Herzschrank angetroffen? Nein, glaub es, Alter. Mein Verhältnis zu Agnes fand den Grund seiner Zerstörung nicht eben da, wo ihn dein Scharfsinn mit so viel Zuversicht entdecken will. Höre nun, du weißt, was mich an das Mädchen gefesselt hatte, was ich alles in ihr suchte, tausendfach fand, aber dir ist nicht bekannt, wie sehr mich meine Rechnung zuletzt betrog. Siehst du, wenn äußerste Reinheit der Gesinnung, wenn kindliche Bescheidenheit und eine unbegrenzte Ergebung von jeher in meinen Augen für die Summe desjenigen galt, was ich von einem weiblichen Wesen verlangen müsse, das ich immer sollte lieben können, so ist der Eigensinn begreiflich und verzeihlich, womit sich mein Herz verschloss, sobald jene Eigenschaften anfingen, sich im geringsten zu verleugnen. Denn je gemäßigter meine Ansprüche in jedem anderen Sinne waren, desto beharrlicher durften sie sein in dieser einzigen Rücksicht, mit welcher nach meinem Gefühle der schönste und bleibendste Reiz aller Weiblichkeit wegfällt. Deine Forderungen sind bescheiden und doch auch impertinent groß von Weibern der jetzigen Welt. Oh Larkens! Ja, verlache mich, denn ich verdien's, dass ich der Tor sein konnte zu glauben an die Unwandelbarkeit jener ursprünglichen Einfalt. Das alles lag einst in dem Mädchen. Wie heimlich und entzückt belauscht ich nicht zu tausend Malen das reine Aderspiel ihres verborgensten Lebens. Durchsichtig wie Kristall schien der ganze Umfang ihres Daseins vor mir aufgeschlossen und auch nicht ein unebener Zug ließ ich entdecken. Sprich, musste darum nicht der erste Schatten weiblicher Falschheit mich auf ewig von ihr schrecken? Mein Paradies, gestehe ich Larkins, war vergiftet von diesem Augenblicke. Kann ich es ändern? Kann sie es ändern? Sie selbst mag zu entschuldigen sein, auch ich entschuldige sie, aber die Bedeutung des Ganzen ist mir verloren, ist weg, unwiederbringlich. Aber was verbrach denn das Mädchen eigentlich? Wo streckte denn der Satan, der in sie gefahren sein soll, zuerst sein Horn heraus? Wo sind die Indizia? Meinst du, es sei mir nicht schon fatal gewesen, da es bereits vor einem Jahre bei meinem letzten Besuche in Neuburg sehr deutlich das Ansehen hatte, als ob dem Närrchen bange würde um eine genügende Versorgung durch mich? Und wenn mir der Vater mit kritischem Gesichte zu verstehen gab, es wolle nirgends recht fort mit meiner Kunst, mit meinem Erwerbe, er selber könne uns nur wenig unter die Arme greifen, ich möge mich doch wohl bedenken, ob ich mir eine Familie zu nähren getraute und was des Geschwätzes mehr war, so nahm das Töchterchen mich zwar zärtlich genug in eine Ecke, küsste mir die Runzeln von der Stirn, lächelte und verbarg doch nur mit Mühe und Not ihre Sorgen, ihre Tränen. Das ließ ich denn so gehen und hielt's ihnen zugute. Aber bald nachher, verflucht, die garstige Niederträchtigkeit. Nun? Ein zierlicher Laffe kam ins Haus, Geometer oder was er ist. Ein weitläufiger Vetter aus der benachbarten Stadt. Mir ward von freundschaftlicher Hand ein Wink gegeben, dass man sich in dem Burschen nur auf gewisse Fälle ein Schwiegersöhnchen reservieren wolle. Ist nicht möglich, das. Und ist gewiss. Zwar Agnes wusste anfangs nicht um den sauberen Plan, aber man steckte die Leutchen recht geflissentlich zusammen, sodass dem Mädel zuletzt wirklich schwindlig ward. denn mein Rival trug ohne Zweifel eine brillante Vorstecknadel, wusste treffliche Dinge von Bällen und dergleichen zu erzählen, wunderte sich recht mitleidig, dass Fräulein Agnes an solchen Herrlichkeiten keinen teilnehme, worauf denn das gute Schäfchen sich ebenfalls im Stillen verwunderte, sich ganz tiefsinnig in die neue prächtige Welt verguckte, von welcher sie auf ihrem stillen Waldhäuschen bisher das Mindeste nicht geahnt. Mir entdeckten jedoch ihre sehr liebreichen, wiewohl etwas sparsamen Briefe nichts von diesen Visionen. Die Wischchen waren lieb und simpel und treuherzig wie sonst auch, rochen weder nach Eau de Portugal noch die Millefleur, sondern es war genau der alte, echte Maiblumen- und Erdbeerenduft. Aber den höllischen Gestank brachten mir die Briefe sehr ehrenwerter Personen unter die Nase. Dort ist von musikalischen und anderen Notturnis, von Rendezvous im Gärtchen, kurz von allerliebsten Sachen die Rede, die ich zuerst unglaublich und bis zur Desperation abscheulich, aber dann ganz natürlich und zum Totlachen plausibel fand. Die Briefe, von wem denn? Sie sind... gleich viel. Das nun eben nicht, mein Bester. Nun ja, ich bin den Personen eine gewisse Diskretion schuldig. Nur ungefähr. Männlich? Weiblich? Oh, nun rat ich den Pfeffer, die Episteln hat der Neid diktiert. Unwürdiger Verdacht. Und ich habe außerdem Beweise, die... Oh, lass mich schweigen. Lass mich vergessen. Nur jetzt verschone mich. Du siehst ja, wie es mich martert. Aber was sagte Agnes zur Entschuldigung? Nichts. Und ich mache dir keinen Vorhalt. Alle Teufel, bist du verrückt? Du stelltest sie nicht zur Rede? Mit keiner Silbe. Ich schreibe ihr, musst du wissen, seit 6 Monaten nicht mehr und hoffe zuletzt, auch sie habe stillschweigend resigniert. Allein der Alte mag von Verbesserung meiner Umstände gehört haben. Nun erhalte ich gestern unerwartet einen Wisch durch einen Boden. Da. Gib her, darf ich's haben? Behalt es, vergrab es bei dir, bester einziger Larkens. Und wenn es möglich ist, verschone mich mit seinem Inhalt. Antworte statt meiner, nicht wahr? Du tust mir die Liebe. Ach, wie mir nun wieder leicht ist, seit ich des Quarks los bin. Alter, komm, lass Wein bringen. Wollen es uns einmal wieder lustig machen. Der Tag schläft noch fest. Lass diese trübe Lampe mit unseren verdüsterten Geistern sich im Karfunkel des Burgunders spiegeln. Mit der Morgendämmerung trennt man sich, um noch eine kurze Ruhe nachzuholen. Nolten ist auf seinem vom Frühlichte blass erhellten Schlafzimmer angekommen. Er will sich soeben aufs Bette werfen, als ihm an dem spanischen Hute, welchen er gestern auf dem Balle gebraucht, eine Zierde auffällt, die ihm völlig fremd ist. Die rote Blüte eines Granats, der Natur täuschend nachgemacht. Das Blut steigt ihm in die Wange. Eine plötzliche Ahnung schießt ihm durch den Kopf. Von ihr? Von ihr? Oh, sicherlich von dir, Konstanze. Die Liebe deutet mir das rätselhafte Wort, das du vor wenigen Tagen halb Scherz, halb Ernst gegen mich hast fallen lassen. Die Blüte des Granats. War's nicht so? Ja, so war's. Und nun, heute Nacht, gewiss der Gärtnerjunge, der im Saal diese Blume verteilte, hat mir's angesteckt, wie ich verdrießlich in jenem Fenster saß. Sie muss ihm den Wink gegeben haben. Sie erkannte mich doch. Du Engel, Engel, und du, mein seliges Herz, ja, hoffe nur und hoffe kühn, mir beginnt ein neues Leben. Herauf, du schläfriger Morgen! Oh, warum stürzt die Sonne sich nicht so prächtig und entzückt mit einem Mal über den schattenden Berg, da mich ein Wunder glücklich macht? Du grauer Tag! Wie blickst du seltsam in die glühende Blätterkrone dieses geborstenen Kelchs? Lieber grauer Tag, wahrsage mir nichts Schlimmes mit dieser gelassenen Miene. Und willst du neidisch sein, so wiss es nur und ärgere dich. Sie liebt mich. Mich. Ja. Sie mich. Indessen hat Larkens das ihm übergebene Briefchen Agnesens geöffnet und gelesen. Es ist ein einfacher Gruß, wobei sie Theobalden aufs Lebhafteste dankt für sein letztes Schreiben, welches jedoch, die Wahrheit zu sagen, von ganz anderer Hand und wie so manche frühere Sendung bloß unterschoben ist. Wie preis ich doch den Genius, der mir gleich anfangs das Mittel eingab, dem guten Kinde meines Freundes Wankelmut zu verbergen, ihm durch eine leichte Täuschung allen Schmerz, alle Angst zu ersparen und wenigstens, solange sich noch Heilung für den Verblendeten hoffen lässt, das holde Geschöpf im schönen Traum seiner Liebe zu lassen. Aus einem Verhältnis zu der Gräfin kann offenbar nichts werden. 1000 Umstände sind dagegen. Konstanze selber, wie ich sie kenne, hat nicht den entfernten Gedanken an so etwas, kann ihn gar nicht haben. Theobald wird müssen seiner Leidenschaft entsagen lernen. Ich sehe alles voraus. Es wird tief bei ihm einschneiden. Schadet nichts. Das soll mir ihn zu sich selbst bringen, soll mir ihn weich machen. Für Agnes. Er wird dem Himmel danken, wenn ihm das weggeworfene Kleinod erhalten blieb. Das Erste ist nun, ich muss wissen, was an dem Märchen mit Agnes ist. Gewiss irgendeine verleumderische Teufelei. Und mein vortrefflichster Nolten hat in der blinden Hitze einmal wieder daneben geschossen. Ich lasse mich rädern. Das ist's. Freilich, hätte ich nur ein einzig Mal das Mädel mit diesen meinen Augen gesehen. Aber so? Was bürgt mir für sie? Nein, zum Henker, ich kann's einfach nicht denken. Sind mir ihre Briefe nicht Zeugnis genug? So schreibt doch wahrlich keine Galgenfeder. So lass mich denn meine Maschinen getrost fortspielen. Meine Maskenkorrespondenz mit dem Liebchen mag dauern, solang sich's tut. Bin ich durch diese 6-monat-lange Übung im Stil der Liebe, im Ausdruck und individueller Gedankenweise nicht so ganz und gar zum anderen Nolten geworden? Dass ich fast fürchten muss. Das Mädchen, wenn heute oder morgen der Spuk am Tag käme, könnte sich in mich verlieben? Was denn ceteris paribus auch so übel nicht wäre. Doch, so viel ist gewiss. Ich glaube, für 100 galante Schurkereien, wozu ich ehedem meine gewandte Handschrift missbrauchte, mir hinlängliche Absolution dadurch erworben zu haben, dass ich die Kunst, ehrlichen Leuten ihre Züge abzustehlen, endlich einmal für einen guten Zweck nütze. Dies ist so ziemlich das bald leise, bald laute Selbstgespräch Larkens. Es versteht sich von selbst, dass er gleich beim Beginn seines wunderlichen Briefwechsels mit Agnes alle Vorsicht gebrauchte und jene namentlich unter irgendeinem Vorwand aufforderte, ihre Briefe immer unter der Larkenschen Adresse laufen zu lassen. Dies geschieht indessen auch pflichtlich, nur das letzte Billett macht eine Ausnahme, weil Agnes die Gelegenheit durch die Freunde ohne Umschweif nützen zu können meint. Und so ist das Papier wirklich zu anfangs nicht geringem Schrecken des heimlichen Korrespondenten in die Hände desjenigen gelangt, für den es am wenigsten gehört und dem sein Inhalt das ganze hübsche Gewebe würde verraten müssen. Du liebes, betrogenes Kind. Und hast du denn niemals beim innigen, vertieften Anschauen meiner Lügenschrift etwas Unheimliches verspürt? Wenn du das Blatt mit dankbarem Entzücken an deine Lippen drücktest, Hat nicht der Engel deiner Liebe dir zugeflüstert? Halt! Eine fremde Hand schiebt der des Geliebten sich unter? Nein doch. Dein Schutzengel wird sich ja eher mit mir verschwören, als dass er dich mit der unzeitigen Wahrheit betrüben sollte, die dir zugleich den Geliebten raubt. Und so wird es mir, denke ich, noch gelingen, dir den Verlobten bald als einen völlig neuen entgegenzuführen. Und du wirst nicht einmal wissen, dass es ein strafwürdiger, aber bekehrter Flüchtling ist, der zu deinen Füßen weint. Um aber die Stellung Noltens gegen die Braut ganz anschaulich zu machen, müssen wir in der Zeit etwas zurückschreiten. Das Verhältnis der Verlobten stand in der wünschenswertesten Blüte, als Agnes durch eine heftige Nervenkrankheit dem Tode nahegebracht war. Der kritische Zeitpunkt ging indessen gegen Erwartung glücklich vorüber, obwohl sie offenbar tief am Gemüte angegriffen blieb. Zugleich äußerte sie eine leidenschaftliche Liebe zu Musik, verlangte nichts so sehr, als irgendein Instrument spielen zu können, und setzte jedes Mal hinzu, sie wünsche dies nur um Noltens Willen, damit er künftig doch wenigstens ein Vergnügen von ihr haben möge. Ich bin ein gar zu bäuerisches, einfältiges Geschöpf. Und solch ein Mann. Wo werden wir denn auch jemals füreinander taugen? Das ist eben der Jammer, dass er sich selber so betrügt. Meint er denn, wie er im vorigen Herbst da war, ich hätte nicht bemerkt, dass er oft Langeweile bei mir hatte, dass ihn etwas beengte, stocken machte? Seht, wenn er bei mir saß, mir seine Hand hinhielt und ich verstummte. Nichts in der Welt begehrte, als ihm nur immer in die Augen zu sehen. Dann lächelte er wohl. Aber, ach, ich fürchtete, er könnte mir im Stillen recht geben. Ich wollte ihm nicht selber drauf helfen, wie ungleich wir uns seien. Wie übel er im Grunde mit mir beraten sei. So sonderbar es klingen mag, so ist es doch gewiss. Es treten Augenblicke ein, wo ihre Empfindung gegen Theobald nicht fern von Widerwillen, ja von Abscheu ist. Allein dergleichen feindliche Regungen widerstreben der Gestalt ihrer innersten Natur. Sie selbst kommt sich dabei als ein so hassenswürdiges, entstelltes Wesen vor, dass sie mit Absicht alles und jedes vorkehrt, was den Bräutigam auch im äußersten Falle rechtfertigen kann. Mit Entzücken ergreift sie dann eilig die Feder, dem teuren Freund ein liebevolles Wort zu senden und sich im Schreiben gleichsam selbst des überglücklichen Bewusstseins zu versichern, dass sie und Nolten ewig unzertrennlich seien. In solchen Stimmungen mag sie auch ihres Vetters Gegenwart nicht ungern leiden. Nur als der Vater gelegentlich dem Vetter, der die Mandoline fertig spielt, den Vorschlag macht, das Bäschen in die Lehre zu nehmen, wird sie einigermaßen verlegen und zaudert, wiewohl sie den Wunsch früher selbst geäußert hat und noch jetzt in gewisser Hinsicht Lust dazu empfindet. Die musikalischen Lektionen werden immer wieder ausgesetzt und fangen immer wieder an, weil es der Vater verlangt, der in solchen Unterhaltungen eine willkommene Zerstreuung für seine Tochter sieht. Der Alte sieht es gern, wenn sie mit Otto sich lustig macht. Nur stutzt er oft über die Ausgelassenheit, ja Keckheit seines Mädchens, wenn es nach beendigter Lektion an ein Spaßen, Lachen und Necken zwischen den jungen Leuten geht. Wenn die Schülerin dem Lehrmeister blitzschnell in die Locken fährt und auch wohl einen lebhaften Kuss auf die Stirne drückt. Bist doch mein lieber Vetter. Was zierst du dich so närrisch? Aber fürwahr, ich wollte, wir wären Brautleute. Mit dir könnte ich leben. Du bist ganz danach gemacht, dass man dich nicht zu viel und nicht zu wenig lieben kann. Diese und ähnliche Reden, so arglos sie auch hingeworfen waren, klingen dem Alten bedenklich, und er denkt auf die Entfernung des jungen Menschen. Und wirklich, Wie erstaunt nicht der gute Mann, als er eines Tages dem Vetter unter vier Augen seine Bitte so schonend als möglich vorträgt und dieser mit dem unumwundenen Geständnisse hervortritt, er sei von der Neigung Agnesens für ihn vollkommen überzeugt und nichts halte ihn ab, sie offen zu erwidern, wenn er vom Vater die Zustimmung erhalten würde, die er ohnehin in diesen Tagen zu erbitten entschlossen gewesen sei. Der Förster, über eine so kühne Sprache wie billig empört, unterdrückt dennoch seinen Unmut und weist den vorschnellen Freier mit Mäßigung zurecht, indem er ihn vorderhand zu Geduld ermahnt und wenigstens für die nächste Zeit das Haus zu meiden bittet, worauf denn jener willig zusagt und nicht ohne geheime Hoffnung weggeht. Sieh an, mein Diener hat mir zwei Briefe auf den Tisch gelegt. Beide aus Neuburg. Aber keiner von ihrer Hand, sondern der eine von einem gewissen Otto Lienhardt, wer immer das sein mag. Ein Unbekannter, noch recht jung nach der Schrift zu urteilen, bittet um ruhiges und männliches Gehör. Es sei, so sonderbar und so feindselig gar nicht, als es wohl im ersten Augenblicke erscheinen könnte, die Neigung des Mädchens zu ihm, dem Vetter, ihr Herz für immer entschieden. Einige Briefe von Agnesens eigener Hand an den Cousin, diesen Zeilen beigelegt, ihre Gesinnung hinreichend beweisend. Wenn nun die angeführten Gründe hinreichen würden, um mich zu freiwilliger Abtretung meiner Ansprüche zu bewegen, doch hänge am Ende alles nur vom Vater ab. Was bleibt hier zu denken, was zu übernehmen übrig? Hass, Liebe, Eifersucht zerreißen seine Brust. Er fasst und verwirft Entschluss auf Entschluss. Und hat er die wirbelnden Gedanken bis ins Unmögliche und Ungeheure matt gehetzt, so lässt er plötzlich mutlos jeden Vorsatz wieder fallen und blickt nur in eine grenzenlose Leere. Und der zweite Brief? Von wem sollte er denn sein als von ihrem Vater? Richtig. Der Alte ersucht mich da als seinen Schwiegersohn. Ich möchte von gewissen Gerüchten durch die Zudringlichkeit eines eingebildeten jungen Menschen in Neuburg verbreitet auf keine Weise Notiz nehmen. Ich möge der Jugend, der Unerfahrenheit des Mädchens, ihrer melancholischen Überspannung vergeben. Als Vater beteure er, dass der Vorgang in keinem Sinn störende Folgen gehabt. Wieder gefasst, reinen Herzens, hänge Agnes mit doppelter Innigkeit an mir, nach wie vor ihrem Nolten. Aufs Freundlichste sei ich nach Neuburg eingeladen, auf dass ich mich persönlich davon überzeuge. Diese Nachricht versetzt den Maler in die sonderbarste Unruhe. Er ist während des Lesens weich geworden. Er muss wider Willen seinen entschiedenen Hass mit einem tiefen Verdruss und ärgerlichen Mitleid vertauschen. Und er fühlt sich dabei fast unglücklicher als zuvor. Da sein Freund Larkens, der ein Schauspieler ist, zurzeit in seinem Berufe unterwegs ist, beschließt Nolten, das gräfliche Haus aufzusuchen, wo er Konstanze anzutreffen hoffte. In der Tat trifft er sie dort an, wird willkommen geheißen und von der Gräfin zu einem Spaziergang aufgefordert. Hinter der Orangerie erhebt sich eine reich bewachsene Felsenwand, in der es eine umfangreiche Grotte gibt. Theobald schlägt einen Gang durch die Höhle vor, und die Gräfin, die den Ort noch nicht kennt, nimmt nach kurzem Zaudern den Arm ihres Begleiters an. Der Augenblick ist da. Ich fühle es. Jetzt oder niemals muss es heraus. Das Geheimnis, das seit Monaten an meinem Leben zehrt und frisst, das mich zugrunde richten wird, wenn ich es nicht endlich darf aus der Brust stoßen. Konstanze, ahnest du es nicht? Oh, dass ich dir ins Auge blicken, dir es von der Stirne lesen könnte, du habest längst erraten. Still, Nolten, schweigen Sie. Um meiner Ruhe willen kein Wort weiter. Kommen Sie vorwärts. Dort zum Ausgang, ans Licht. Dorthin? Nein, nimmermehr. Alles weißt du. Weißt, was ich leide. Mein Herz, mein Verlangen kann dir nicht unbekannt sein. Engel, o Himmlischer, gib mir ein Zeichen. Lass mir ein Lispeln, mir einen schwachen Händedruck bekennen, was du im Stillen mir zudenkst, was deine Güte schüchtern mir gewähren möchte. Glaub mir. Ein Gott hat uns hierher geführt. Mein Innerstes erst bitter aufgeregt und alles, alles, Hass, Verzweiflung, Angst, die unbegrenzte Wonne deiner Nähe zusammengedrängt, hier in diesen verborgenen Winkel, um endlich mein Herz hervorzurufen, mir das Bekenntnis zu entreißen und auch deine Lippen aufzuschließen. So sprich denn, oh sprich, die Minuten sind kostbar. Was zitterst du denn, wenn ich dich an mich ziehe? Ja, lass dein Haupt an meine Brust sinken. Was sollen die Tränen, wenn mein Kuss auf deinem Halse brennt? Oh, den Mund will ich in die dichte Lockenfülle drücken. Ach, könnte ich ersticken vom süß betäubenden Duft dieser üppigen Haare. Der Boden scheint sich zu teilen unter den Füßen Konstanzes. Erd und Himmel zu taumeln vor ihrem geschlossenen Auge. In eine unendliche Nacht voll seliger Qualen stürzt ihr Gedanke hinab. Liebliche Bilder in flammendem Rosenschein, wechselnd mit drohenden, grünäugigen Larven, dringen auf sie ein. Aber noch immer halten ihre Knie sich aufrecht. Noch immer entfährt ihr kein Laut, kein Seufzer. Nur von einem flüchtigen Schauder zuckt augenblicklich ihr Körper zusammen. Fort, fort! Nach einer Weile fährt sie wie aus einem Traume empor. Wo bin ich? Was soll ich hier? Hinweg, hinweg! Oh, eile nicht fort! Wie dies blendende Meer von Sonnenschein mein Auge schmerzt. Noch hoffe ich, dich zu erreichen, aber da schlägt die große Glastüre klirrend hinter dir zu. Und wie befremdlich ist nun die Art, wie die schöne Frau sich im Saale bewegt. Sie kommt mir beinahe wie ein anderes Wesen vor. Ernst, ohne niedergeschlagen, zurückhaltend und höflich, ohne abstoßend zu sein. Eine gleichgültige Frage, die ich an sie richte, beantwortet sie mit mehr Natürlichkeit und Geistesgegenwart, als ich, der Frager, in diesem Augenblick selbst besitze. Bei alledem scheint ihre Miene das, was vorgefallen war, eher stillschweigend zu verzeihen, als zu billigen. Ja, es hat den Anschein, als verleugnete sie die Erinnerung daran ganz und gar. In derselben Woche kommen Briefe aus Neuburg an Theobald. Wie gewöhnlich unter der Aufschrift an Larkens. Voll Begierde nach dem Inhalte, welcher ihm, wie er zuverlässig hofft, jeden Zweifel über Agnes benehmen soll, reißt er das Kuvert auf. Jedes Mal ergreift ihn die eigenste Rührung, wenn er solche treuherzige Linien ansieht, die nach des Mädchens Meinung der Geliebte lesen soll und die unser Schauspieler doch wiederum nur sich selber zueignen kann, da es nur Antworten auf dasjenige sind, was er zwar ganz im früheren Sinne Noltens geschrieben, aber doch gleichsam durch alle Phasen des eigenen innigsten Gefühls übertragend empfunden hat. In der Tat, er kommt sich dann immer wie ein gedoppeltes Wesen vor, und nicht selten kostet es ihm Mühe, sein Ich von der Teilnahme an diesem zärtlichen Verhältnis auszuschließen. Die Zigeunerin ist inzwischen auch wieder zum Vorschein gekommen. Agnes offenbart ihr bei einer heimlichen Zusammenkunft den Plan ihrer Entsagung, womit diese sehr zufrieden scheint und sogar einen Brief an Nolten zu besorgen verspricht. Auf diese Weise stehen die Personen eine geraume Zeit in der wunderlichsten Situation gegeneinander, indem eines das andere mit mehr oder weniger Falschheit, mit mehr oder weniger Leidenschaft zu hintergehen bemüht ist. Aber was mich bei der Sache doch recht nachdenklich macht, das ist die Einmischung der Zigeunerin, von der sie neuerdings schreibt. Dies lesend schlägt es auf der Stelle wie ein Blitz in mich ein, dass ich die Person ja kenne, dass mir ihr sonderbarer Bezug zu Nolten nicht unbekannt ist. Ihr falsches Spiel gegen Agnes hat also seinen guten Grund. Wenn ich mich recht erinnere, war Theobald damals 16, als er, der in der Hauptstadt die Schule besuchte, für 2 Wochen beurlaubt wurde, um in sein Elternhaus zurückzukehren, wo sein Vater der Pfarrer war und seine Schwester Adelheid lebten. Die Mutter war gestorben. Eines Tages, bei einem Ausflug mit seiner Schwester, hörten sie einen wunderlichen Gesang, dem sie nachgingen. Sie fanden eine Jungfrau, deren fremdartiges, aber keineswegs unangenehmes Aussehen auf den ersten Blick eine Zigeunerin zu verraten schien. Das Mädchen gab an, von seinem Stamme geflüchtet zu sein, um ihre eigentliche Heimat zu suchen. So nahmen sie sie mit nach Hause. Beim Anblick des Mädchens jedoch erschrak der Pfarrer heftig und wollte ihr kaum Unterkunft gewähren. Und in der Tat hing auf dem Dachboden ein tolles Bild einer Frau, der das Mädchen aufs Haar ähnelte. Wie auch immer, zur Nachtzeit war das Zigeunermädchen verschwunden, zur großen Erleichterung des Pfarrers. Aber es hatte sein Bündel zurückgelassen, was auf eine Wiederkehr schließen ließ. Jetzt sah sich der Pfarrer genötigt, er wusste selber nicht recht warum, ein sorgsam gehütetes Familiengeheimnis zu enthüllen. Sein Bruder war nämlich zum Ärgernis des ganzen Ortes mit einer Zigeunerin verheiratet, die er bei einer Malerreise durch Italien getroffen hatte und die ihm gegen den Willen ihres Stammes gefolgt war. Das Kind jedoch, ein Mädchen, verloren sie bald auf rätselhafte Weise und konnten es trotz allem verzweifelten Suchens nicht wiederfinden. Wahrscheinlich hatte es ein vorbeiziehender Zigeunerstamm geraubt. Mitten in der Nacht glaubte Theobald eine Stimme zu hören. Es war der alte Gesang, und er schwang sich mächtig, durchdringend, anders als vorhin wild, wie ein flatternd schwarzes Tuch in die Luft. Da war ihm, als versänke er tief in sich selbst, wie in einen Abgrund. Als schwindelte ihm, von Tiefe zu Tiefe stürzend, durch lauter Nächte hindurch, wo er sie in 100 Träumen gesehen habe, so wie sie heute Nachmittag leibhaftig vor ihm gestanden. Es ging im Wirbel herunter durch all die Zeiträume seines Lebens, und er sah sich als Knaben und sah sich als Kind neben ihrer Gestalt. Ja, er kam bis in die Dunkelheit, wo seine Wiege stand, und sah sie den Schleier halten, welcher ihn bedeckte. Da verging das Bewusstsein ihm. So erzählte er mir's einmal. Er habe vielleicht lange geschlafen, aber wie sich seine Augen aufhoben von selber, meinte er immer noch in die ihrigen zu schauen, als in einen unendlichen Brunnen, darin das Rätsel seines Lebens lag. Am folgenden Morgen meldete der Knecht, dass, als er mit Tagesanbruch aufgestanden und in den Hof getreten, um Wasser zu schöpfen, das Zigeunermädchen ihm dort in die Hände gelaufen sei. Sie hätte sich nur ihr Kleiderbündel von ihm bringen lassen, um sogleich weiterzugehen, nachdem sie ihm einen freundlichen Gruß an Adelheid, besonders aber an den jungen Herrn befohlen. »Wir haben eine Wahnsinnige gefunden«, sagte Adelheid. »Es ist gut, dass sie fort ist.« Aber nach dem, was er Adelheid und später auch mir darüber zu verstehen gab, sollte man glauben, dass ein gegenseitiges Gelübde der geistigen Liebe stattgefunden, deren geheimnisvolles Band an eine wunderbare Naturnotwendigkeit geknüpft, beide Gemüter aller Entfernung zum Trotze auf immer vereinigen sollte. Jüngst, als ich Nolten besuchen wollte, traf ich dort eine Bettlerin, die wohl eine Zigeunerin hätte sein können. Sie war gekommen, um ihm einen Brief zu überbringen. Es gelang mir, sie zu überzeugen, ihn mir zu geben, damit ich ihn dem Freunde aushändigte. Bald darauf begegnete ich der Landstreicherin auf der Straße. Ich folgte ihr, aber sie ging an Noltens Haus vorbei. Um jene Zeit, da Larkins sich solchen Betrachtungen und Erinnerungen hingibt, die seines Freundes verwickeltes Leben betreffen, ist er selber in eine Affäre mit einer als schön und witzig gleich bekannten Schauspielerin verstrickt. Ein Umgang, der ihn bald in einen Wirbel der verderblichen Genüsse niederzieht. Sein Beruf ist ihm leidige Nebensache. Und mehr als einmal im Begriffe verabschiedet zu werden, erhält er sich nur dadurch, dass er von Zeit zu Zeit durch eine Vorstellung, worin er allem Genie aufbietet, die Gunst seiner Leute gewaltsam an sich reißt. Des heiteren, geistreichen Mannes bemächtigt sich eine tiefe Hypochondrie. Er glaubt, seinen Körper zerrüttet. Er glaubt, die ursprüngliche Stärke seines Geistes für immer eingebüßt zu haben, obgleich er den zweifachen Irrtum durch tägliche Proben widerlegt. Jede Nachricht aber, womit man ihn besonders zu erfreuen denkt, dass das Theater und dessen Liebhaber herzlich und laut um ihren besten Liebling trauern, nimmt er gleichgültig auf und will nichts davon hören. Das bisschen, was noch aus mir glänzt und flimmt, ist nur ein desperates Vexierlichtchen. Durch optischen Betrug in euren Augen vergrößert und verschönert, weil sich's im trüben Hexendunste meiner Katzenmelancholien bricht. So steht es mit Larkins wahrlich nicht gerade zum Besten. Als eines Abends Nolten bei ihm eindringt, nichts ahnend und allein mit der eigenen Person beschäftigt und mit einer gewissen Hochstimmung über ihn herfällt. Soll ich dir gestehen, Alter, dass dies der glücklichste Tag meines Lebens ist? Ja, dass mir vorkommt, erst heute fange ich eigentlich zu leben an. Der Mensch rollt seinen Wagen, wohin es ihm beliebt. Aber unter den Rädern dreht sich unmerklich die Kugel, die er befährt. Vor wenigen Wochen noch schien ich so weit von dieser Erkenntnis entfernt. Manches, was mir so lang als notwendige Bedingung meines Glücks, meines vollendeten Wesens erschienen war, was ich mit unglaublicher Leidenschaft genährt und gepflegt hatte, liegt nun wie tote Schale von mir abgefallen. So ist Konstanze mir nicht viel mehr als noch ein bloßer Name. So ist mir schon früher jene Agnes untergesunken. Nichts bleibt mir übrig als die Kunst. Aber ganz erfahre ich nun auch ihren heiligen Wert. Eine neue Epoche ist für mich angebrochen. Und so Gott will, wird die Welt die Früchte bald erleben. Befreit von der Herzensnot jeder ängstlichen Leidenschaft, besitzt mich nur ein einziger gewaltiger Affekt. Ich habe der Welt entsagt. Das heißt, sie darf mir mehr nicht angehören, als mir die Wolke angehört, deren Anblick mir eine alte Sehnsucht immer neu erzeugt. Es wird mich von nun an nichts mehr irre machen. Darf ich aufrichtig sein, mein Alter? Wo dich eigentlich der Schuh drückt, ist mir ganz wohl bekannt. Deine Liebeskalamitäten haben dich auf den Punkt ein wenig revoltiert. Nun ziehst du dich schmerzhaft und gekränkt ins Schneckenhaus zurück und sagst mir unterwegs zum Troste, du bringest deiner Kunst ein Opfer. Du fürchtest den Schmerz der Leidenschaft, sowie das Überschwängliche in ihren Freuden. Zum Teufel aber. Was soll man von dem Künstler halten, der zu feige ist, dies beides in seinem höchsten Maß auf sich zu laden? Wie? Du, ein Maler, willst deine Welt hinstellen mit all ihrer tausendfachen Wonne und Pein und steckst dir vorsichtig die Grenzen aus, wie weit du wolltest dich mitfreuen und leiden? Ich sage dir, das heißt, die See befahren und sein Schiff nicht wollen vom Wasser netzen lassen. Wie du dich übertreibst, wie du mir Unrecht tust. Eben als ob ich mir eine Diätetik des Enthusiasmus erfunden hätte. Als ob ich den Künstler und den Menschen in zwei Stücke schnitte. Der Letztere, glaub mir, er mag sich drehen, wie er will, wird immerhin entbehren müssen. Und ohne das? Wer triebe da die Kunst? Ist die denn was anderes als ein Versuch, das zu ersetzen, zu ergänzen, was uns die Wirklichkeit versagt, zum wenigsten dasjenige doppelt und gereinigt zu genießen, was jene in der Tat gewährt? Muss demnach Sehnsucht nun einmal das Element des Künstlers sein? Warum bin ich zu tadeln, wenn ich darauf denke, mir dies Gefühl so ungetrübt und jung als möglich zu bewahren, indem ich freiwillig verzichte, ehe ich verliere, ehe ich es zum zweiten und zum dritten Male dahin kommen lasse, dass die gemeine Erfahrung mir mein blühend Ideal zerpflückt, dass ich, ersättigt und enttäuscht am Gegenstand meiner Liebe, zuletzt dastehe, arm, mit welkem Herzen? Du merkst, ich rede hier zunächst von dem gepriesenen Glück der Ehe. Denn dies ist's doch, um was deine ganze Demonstration sich dreht. Und was gilt es? Ich bringe dich noch zurechte. Wenn ich nur erst deine tollen Prätensionen herabgestimmt habe. Wer heißt dich Ideale im Kopf tragen? Wovon Liebe die Rede ist. Bei allen Grazien und Musen ein gutes, natürliches Geschöpf, das dir einen Himmel voll Zärtlichkeit, voll aufopfernder Treue entgegenbringt, dir den gesunden Mut erhält, den frischen Blick in die Welt, dich freundlich losspannt von der wühlenden Begier einer geschäftigen Einbildung und dich zur rechten Zeit herauslockt in die helle Alltagssonne, die doch dem Weisen wie dem Toren gleich unentbehrlich ist. Was willst du weiter? Es gab eine Zeit, wo ich ebenso dachte. Sie haben sich nichts mehr zu sagen. Dies, sowie manch andere Gründe, die wir schon erwähnten, bekräftigen den Entschluss des Schauspielers, auf unbestimmte Zeit die Stadt zu verlassen und ins Ausland zu gehen. Vor seiner Abreise schickt er die Schlüssel zu seiner Wohnung an Nolten. Und dieser findet dort auf einem Tische ein für ihn bestimmtes verschnürtes Paket und daneben wie zufällig liegen gelassen, einen Zettel, der eher aus einem Tagebuch herausgerissen als eine Botschaft an ihn zu sein scheint. Noch ein letzter Brief an Agnesen. Und schon beim Schreiben will ich mir nur ungern zugeben, dass es zum letzten Male sei. Mitunter hat es mich ergötzt, von der innersten Seele dieses lieblichen Wesens gleichsam Besitz zu nehmen, und umso größer war mein Glück, je mehr ich's unerkannt und wie ein Dieb genießen konnte. Ich bilde mir ein, das Mädchen wolle mir wohl, während ich ihr in der Tat so viel wie nichts bedeute. Ich schütte unter angenommener Firmierung die ganze Glut, die letzte mühsam angefachte Kohle meines abgelebten Herzens auf dies Papier und schmeichle mir was rechts bei dem Gedanken, dass dieses Blatt sie wiederum für mich erwärme, o närrischer Teufel. Bei alledem hat mir die Täuschung wohlgetan. Sie half mir in 100 schwülen Augenblicken den Glauben an mich selbst aufrechterhalten. Es fragt sich, ob es nicht ähnliche Täuschungen gibt, eben in Bezug auf unsere herrlichsten Gefühle. Und doch gesetzt den Fall, es bliebe ihr all meine warme Teilnahme für immer da verborgen, soll das der Höhe meines glücklichen Gefühls das Mindeste benehmen können? Wird denn die Freude reiner Zuneigung, wird das Bewusstsein einer braven Tat nicht dann erst ein wahrhaft unendliches und unveräußerliches, wenn du damit ganz auf dich selbst zurückgewiesen bist? Und da noch etwas, ein paar Zeilen flüchtig am Rande in Eile hingekritzelt. Vergib mir, o liebster Freund, ich habe versucht, dir etwas zu erhalten, etwas so Kostbares, dass du es dein ganzes Leben lang mit größter Sorgfalt hüten solltest. Wieder zu Hause angelangt, öffnet Nolten das Paket. Es sind Briefe seiner Braut, vermeintlich an ihn, Theobald, geschrieben. Er sieht hinein und augenblicklich hat ihn eine Stelle gefesselt, bei der sein Inneres von einer ihm längst fremd gewordenen Empfindung anzuschwellen beginnt. Und so geht es fort, von Brief zu Brief. Der ganz unfassliche Gedanke, dies einzige Geschöpf, wann und sobald es ihm beliebe, als Eigentum an seinen Busen schließen zu können, durchschüttelt wechselnd alle Nerven Theobalds. Auf einmal überschattet ein unbekanntes Etwas die Seligkeit seines Herzens. Diese zärtlichen Worte Agnesens, wem anders galten sie als mir? Und doch will mir auf Augenblicke dünken, ich sei es nicht. Ein Luftbild habe sich zwischen mich und die Schreiberin gedrungen, so sehe ich die Gestalt des lieben Mädchens gleichsam immer einige Schritte vor mir, aber leider nur vom Rücken. Der Anblick ihrer Augen, die mir das treueste Zeugnis geben sollten, ist mir versagt. So ist es auch nicht die bloße kühle Pflicht, was ihn nach Neuburg führt. Es ist vielmehr eine stille Notwendigkeit, die ihn ein Glück nur leise hoffen heißt, welches leider jetzt noch ein sehr ungewisses für ihn ist. Denn eigentlich weiß er selbst nicht, wie alles werden und sich fügen soll. Er gibt sein Pferd im Gasthof ab. Er eilt zum Forsthaus. Der Alte sitzt, die Füße in Kissen gewickelt, im Lehnstuhl, und kann vor Freudenschrecken nicht aufstehen, selbst wenn das Podagra es erlauben würde. Er verweist Nolten zum Kirchhof, wohin seine Tochter wohl einiges Tuch zur Bleiche gebracht habe. Die Sonne ist gar herrlich außen. Dorten findet er auch das Mädchen, das, als es ihn erblickt, einen hellen Schrei hervorstößt und mit aller Gewalt leidenschaftlicher Liebe sich ihm um den Leib wirft. Einzig zwei Worte vorbringend. Mein! Mein! Komm, Liebste, lass uns nach dem Hause zurückgehen. Ich bin noch ganz freudewirr und dumm. Lass mich erst zu mir selber kommen. Und was du schön geworden bist, mein Kind, was du darin zugenommen hast, vergib und lass mich immer nur staunen. Nach dem Abendessen ist Agnes plötzlich verschwunden, ohne noch eine gute Nacht zu wünschen. Und bald darauf beginnt im oberen Stockwerk ein wundersames Klingen. Wer ist denn so musikalisch in diesem Hause? Er solle nur hinaufgehen, sagt der Alte, und sich selber überzeugen, noch sei es durchaus schicklich in der Zeit. Mich aber nicht aus. Ich will dir erzählen, wie es eigentlich zuging, dass ich's lernte. Erinnerst du dich, dass ich dich einmal fragte, damals, ob es dir nicht leid wäre, dass ich so gar nichts von den hübschen Künsten verstehe, die dir so wert und wichtig sind? Du sagtest, das missest du an deiner Braut gar nicht. Ich glaub's auch, wie ich dir denn alles glaube. Bis wir zwei Tage darauf nach Tisch ins Pfarrhaus zu Besuch kamen. Die älteste Tochter spielte den Flügel. Und so schön, dass wir uns kaum satt hörten. Du besonders. Später, du warst schon fort, fing mich der Vorfall an zu wurmen. Ich hätte gern auch etwas gegolten. Ich grämte mich innig um deinetwillen. Um diese Zeit besuchte uns der Vetter zuweilen aus der Stadt. Nun, also dieser lehrte mich's. Liebste, vielleicht hättest du auch deine Krankheit leichter überwunden mit ein wenig Musik. Gewiss wohl. Aber sieh dich nicht so genau um in dieser Stube. Sie ist voller Mädchenkram. Jedoch unter diesen vielen Kästchen und Schächtelchen ist mir jenes rote Schatulchen am liebsten. Deine Briefe sind's. Mein bestes Gut. Indessen ist es spät geworden und der Vater wird zu Bette gehen wollen. Treu, treu, du bist mir's. Ich bin dir's geblieben. Ich bleibe dir's. Und nun, gute Nacht, mein Herz. Nachdem er auch dem Alten eine gute Nacht gewünscht und allein in seinem Zimmer ist, ergreift ihn das Andenken an Larkens auf das Lebhafteste. Oh, warum muss er mir jetzt so fehlen? Er, dem ich diese Seligkeit verdanke, die herrlich aufgegangene Saat, die seine treue Hand im Stillen ausgestreut. Gott, wenn er in diesem Augenblick dasjenige verzweifelt ausgeführt hätte, womit er sich und mich so oft bedrohte, so komme ich mir jeden Tag mehr ganz verstoßen und verlassen vor. Und wenn mein Blick auf das liebe Mädchen fällt, so scheint sie mir gar nicht mehr anzugehören, mich niemals etwas angegangen zu haben. Es dauert nicht lang und man bekommt Besuch im Försterhaus. Ein Bildhauer, Raimund mit Namen, einer aus Noltens früherem Freundeskreis, der dem Maler gute und willkommene Botschaft bringt, nämlich, dass sie beide einen sehr vorteilhaften Ruf in die Dienste eines hochgebildeten und verehrten Fürsten des nördlichen Deutschlands erhalten hätten. Es ist eine große Überraschung für Nolten und etwas Geheimnisvolles scheint ihm dabei. Irgendein einflussreicher Gönner, vielleicht sogar Gräfin Konstanze? Du wirst die Reise allein machen müssen. Ich werde hier warten, bis du zurückkommst, um mich zu holen. Derweilen ist die Zeit vorüber, vor welcher ich mich fürchte. Dann will ich gern alles tun, was man wünscht und wo man es wünscht. Ist es die Reise selbst und ihre etwaigen Unbilden, was dich so beängstigt, Liebste? Nein. Ich kann nur das Gefühl nicht überwinden. Als ob mir überhaupt in der nächsten Zeit etwas Besonderes bevorstünde. Es warnt mich unaufhörlich etwas vor diesem schnellen Wechsel. Was aber dies Besondere sei, das wüsstest du mir nicht zu sagen, liebes Herz? Wenn der Zeitpunkt vorüber ist, sollst du es erfahren. Aber nicht wahr? Das Weib wird nimmer kommen. Welches? Du weißt es. Wenn es die Zigeunerin ist, so sei unbesorgt. Schließlich jedoch lässt sie sich überreden, ihrem Geliebten doch gleich zu folgen. So langt man eines Abends ganz wohlgemut in einer ehemaligen Reichsstadt an, wo übernachtet werden muss. Sie finden nichts mehr geöffnet als eine Art Weinkeller, in den sie hinabsteigen und unter allerlei verwahrlostem und verdächtigem Volke sich einen Platz suchen. Sie haben ihr karges Mahl noch kaum verzehrt, als ein besonders verkommener Mensch an ihren Tisch tritt, in dem Nolten einen ehemaligen Diener namens Wispel erkennt, den er einst wegen dessen Unredlichkeit fortgejagt. Um Vergebung. Aber wenn mich nicht alles trügt, so war Ihnen, mein Wertester, bis jetzt noch völlig unbewusst, welche seltene Konnaissancen Sie in hiesiger Stadt zu erneuern Gelegenheit finden würden. Wirklich? Es fiel mir nicht im Traume ein, dass mir dein edles Angesicht hier wieder begegnen sollte. Aber Berg und Tal kommen zusammen. Und das nächste Mal sehe ich dich, so Gott will, am Galgen. Sie belieben zu scherzen, mein Bester, zu viel Ehre. Doch ich sprach soeben nicht sowohl von meiner Wenigkeit, als vielmehr von einer gewissen Person, die früher sehr an sie attachiert, gegenwärtig in unseren Mauern habitiert. Freilich unter so prekären Umständen, dass ich zweifle, ob ein Mann wie Sie es anständig findet, sich einer solchen Liaison auch nur zu erinnern. Auch muss ich gestehen, das Individuum, wovon ich eben rede, macht es mir gewissermaßen zur Pflicht, sein Inkognito unter allen Umständen. Also pack dich doch zum Henker, du heilloser, unerträglicher Schwätzer! Ah, da haben wir es ja. Sie merken, aus welcher Hecke der Vogel pfeift und mögen nichts davon hören. Hm? Dabei waren sie beide doch einst wie Castor und Pollux. Aber aus den Augen, aus dem Sinn. Hm? Ist das möglich? Lügst du mir nicht, Elender? Wo ist er? Kann ich ihn sehen? Kann ich ihn sprechen? Führe uns zu ihm jetzt, um Gottes Willen, jetzt, im Augenblick! Sie kommen vor einen armseligen Gasthof und treten in die große Wirtsstube vorn. Der Dampf, das Gewühl und Geschwirr der Gäste ist so unmäßig, dass niemand die Eintretenden bemerkt. Jetzt klopft Wispel unserer Maler sachte auf die Schulter und deutet zwischen einigen Köpfen hindurch auf einen Mann. Nolten, wie er hinschaut, krampft sich die Brust zusammen im entsetzlichsten Drang der Freude und des Schmerzens. Ja, es ist sein Larkens. Sacrebleu, mein Herr! Er muss sie gesehen haben. Soeben steht er blass wie die Wand von seinem Sitz auf. Und wie ich meine, er will auf sie zugehen, reißt er die Seitentür auf und weg ist er. Als hätte ihn der Leibhaftige gejagt. Nolten wie taub lässt sich Papier und Schreibzeug bringen, wirft 3 Linien auf ein Blatt, das Wispel um jeden Preis dem Schauspieler zustellen soll. Wie ein Pfeil schießt der Kerl davon. Es dauert etwa eine Stunde, bis der Abgesandte endlich kommt. Und was das Schlimmste ist, ganz unverrichteter Dinge. Ich habe den Flüchtling aller Orten gesucht, wo nur irgendeine Möglichkeit denkbar war. In seiner Wohnung weiß man nichts von ihm, doch ist zu vermuten, dass er sich eingeregelt hat. Denn ein Nachbar will ihn haben ins Haus gehen sehen. Da es schon sehr spät ist und Agnes zittert, sei es wegen der Nachtkühle oder vor Schrecken, verabredet man das Nötige für den folgenden Tag und die auf morgen früh festgesetzte Abreise wird verschoben. Des anderen Morgen, schon in aller Frühe, holt sie das Geschrei und Gejammere des gänzlich verstörten Wispel aus ihren Zimmern. Es ist zu grässlich. Ihr Freund, der Larkens, werden Sie es glauben, er hat sich einen Tod angetan heute Nacht. Wer hätte das auch denken können? Gift! Gift hat er genommen! Gehen Sie, mein Herr, gehen Sie nur und sehen mit eigenen Augen, wenn Sie noch zweifeln. Die Polizei und die Doktoren und was weiß ich sind schon dort. Es ist ein Zusammenrennen vor dem Haus und ein Gelärme, das mir ganz übel wird. Bald hätte ich sie vergessen über dem Schreck. Da lief ich denn so viel, die Füße vermochten und... Oh, wenn du wüsstest, Agnes, was dieser Mann mir gewesen. Hätte ich dir nur erst entdeckt, was auch du ihm schuldig bist... Du würdest mich für wahr nicht schelten, wenn mein Schmerz ohne Grenzen ist. Agnes wagt gegenwärtig nicht zu fragen, was mit diesen Worten gemeint sei. Und sie kann ihm nicht widersprechen, als er das unruhigste Verlangen bezeigt, den Verstorbenen selber zu sehen. Allein zurückgeblieben, erblickt sie allerdings in der ganzen schrecklichen Begebenheit mit Larkens nichts anderes als die gewisse Erfüllung eines ungewissen Vorgefühls. Und so vermag sie im Augenblick ein offenbares und geschehenes Übel mit leichterem Herzen zu beweinen, als ein gedrohtes zu erwarten. Sie versteht seinen Kummer, als ihr Geliebter wieder bei ihr ist, und leise nennt sie einige Mal den Namen Larkens. Du kennst ihn nicht, es ist unmöglich. Und dass er dir nur einmal so erschienen wäre, wie er mir in 2 Jahren jeden Tag erschien. Du würdest einen anderen Maßstab für ihn finden. Vielmehr, du würdest jedes hergebrachte Maß unwillig auf die Seite werfen. Ja, liebes Herz. Warum ist dir verhalten? Was ängstigt mich? Oh Gott, bin ich es ihm nicht schuldig? Du sollst, Agnes, ich will's, du musst ihn lieben lernen. Dies ist der Augenblick, um dir das rührendste Geheimnis aufzudecken. Du bist gefasst, gib deine Hand und höre, was dich jetzt... Versteh mich, Liebste, jetzt, da wir uns ganz so selig ungeteilt besitzen, nicht mehr erschrecken kann. Der Maler wird nicht gewahr, wie dieser Eingang schon die Arme innig beben macht. In wenigen, nur schnell hervorgestoßenen Sätzen ist endlich ein Teil der unseligen Beichte heraus. Aber das Wort erstirbt ihm plötzlich auf der Zunge. Vollende nur. Er schwankt und hängt besinnungslos an einem Absturz angstvoll kreisender Gedanken. Er kann nicht rückwärts, nicht voran, unwiderstehlich drängt und zerrt es ihn. Er hält sich länger nicht, er zuckt und lässt sich fallen. Nun wird ein jedes Wort zum Dolchstich für Agnesens Herz. Der Vetter Otto, die unterschobenen Briefe, die Verirrung zu der Gräfin, alles ist herausgesagt, nur die Zigeunerin ist er so klug, völlig zu übergehen. Er ist zu Ende. Sanft drückt er ihre Hand an seinen Mund. Sie aber, stumm und kalt und versteinert, gibt nicht das kleinste Zeichen von sich. Mein Kind. Oh, liebes Kind, hab ich zu viel gesagt? Hab ich? Um Gottes Willen, rede nur ein Wort. Was ist dir? Oh, unglückselig. Unglückselig. An ihrer Hand nur kann er fühlen, wie sonderbar ein wiederholtes Grausen durch ihren Körper gießt. Nicht lang, so springt sie heftig auf, die Hände überm Haupt zusammenschlagend, und stürzt, den Maler weit wegstoßend, hinauf in ihr Zimmer. Vor seinem Geiste wird es Nacht. Er folgt ihr langsam nach, die Treppe empor zu seiner eigenen Unterkunft. Noch hatte er keinen Schlaf finden können. Da klopft es an seine Tür und eine bange Stimme schreckt ihn aus seinem Dahindämmern. Um Gottes Willen, gnädiger Herr, hören Sie doch, was für ein seltsamer Gesang das ist. Außerdem muss etwas Übles geschehen sein, denn als ich noch einmal durch den Flur ging, fand ich die Tür zum Zimmer Ihrer Begleiterin bloß angelehnt und drinnen war alles leer. Kommen Sie schnell! Nolten, der sich rasch etwas überwirft, kennt diese Töne. Ihm ist, als schlüge das Totenlied einer Furie weissagend an sein Ohr. Und er stürzt hinaus ins Freie und zu dem Platz, wo er schon viele Leute mit Fackeln und Laternen versammelt sieht. Sie umstehen den wie leblos scheinenden Körper Agnesens, der dort unter ihrem Fenster am Boden hingestreckt liegt. Schon will man vorsichtig die Scheinleiche auf das Polster heben und ins Haus tragen, als auf einmal eine fremde Weiberstimme, welche ganz in der Nähe aus dichtem Gezweige hervordringt, einen plötzlichen Stillstand veranlasst. Wecket das Töchterchen ja nicht mehr auf. Entlasst in Frieden ihren Geist, damit er nicht unwillig gleich dem verscheuchten Vogel in der unteren Nacht ankomme. Verwundert, dass es so balde geschah. Denn sonst kehrt ächzend ihre Seele zurück, mich zu quälen und meinen Freund. Es eifert, ich fürchte, die Liebe selber im Tode noch fort. Ich bin die Erwählte. Mein ist dieser Mann. Aber er blickt mich nicht an, der Blöde. Lasst uns allein, damit er mich freundlich begrüße. Aus meinen Augen, verhasstes, freches Gespenst, das mir den Fluch nachschleppt, wohin ich immer trete, auf ewig verwünscht, in die Hölle beschworen sei der Tag, da du mir zum ersten Male begegnet. Wie musste ich es büßen, dass mich als arglosen Knaben das heiligste Gefühl zu dir, zu deinem Unglück mitleidig hinzog. In welche schändliche Wut hat deine schwesterliche Neigung, in was für teuflische Bosheit hat deine geheuchelte Herzensgüte sich verkehrt? Ich kindischer, rasender Tor, mit wem ging ich handeln? Das Elend dieser Heimatlosen lest ihr auf ihrer Stirn. Aus dieser Quelle floss mir schon ein übervolles Meer von Kummer und Verwirrung. Und doch, Verbrecherin darf ich sie nicht nennen. Sie verdiente mein Mitleid. Ach, nicht meinen Hass. Hinweg. Lasst mich fliehen. Fliehen ans Ende der Welt. Wehe, wehe. Wenn mein Geliebter mir flucht, so zittert der Stern, unter dem er geboren. Erkennst du mich denn nicht? Liebster, erkenne mich! Was hat mich hergetrieben? Was hat mich die weiten Wege gelehrt? Schau an, diese blutenden Sohlen. Die Liebe, du böser, undankbarer Junge, war allwärts hinter mir her. Sie hat ihn gefunden. Da steht er und will sie nicht kennen. Weh mir! Wie hab ich freudig an Empfang gehofft, da ich dir so lange verloren gewesen und liebster du mir. Ihr Leute, was soll's? Warum hilft mir niemand zu meinem Recht? Schön war er als Knabe, wär er so fromm auch geblieben. Aber die Kinder allein sind wahrhaftig. Agnes, was geht sie dich an? Ihr konntest du dein Wort nicht halten. Du selber hast's ihr bekannt, das hat sie krank gemacht, sie klagte es mir den Abend. Warst du ihr ungetreu, Icy, dann bist du mir's doppelt gewesen. Mit einer Schnelligkeit, als hätte sie es aus der Luft gehascht, schwingt sie ein blankes Messer, drohend in der Faust, dass niemand sich zu nähern wagt. Dann steht sie eine ganze Weile ruhig. Und nach einer unbeschreiblich schmerzvollen Gebärde des Abschieds, indem sie ihre beiden Arme nach der Seite auswirft, wo Nolten im Begriff ist, sich zu entfernen, wendet sie sich und verschwindet zögernden Schritts in der Finsternis. Nun ist es höchste Zeit, sich um Agnes zu kümmern, die immer noch wie tot da liegt. Er gleicht ihm sehr. Er hat ihn gut gefasst. Ein Ei gleicht dem anderen nicht so. Aber eines von beiden ist hohl. So viel man nach und nach, als man sie ins Haus zurückbringt und in ihrem Zimmer bettet, aus Agnesens verworrenen Reden zusammenreimen kann, so scheint die sonderbarste Personenverwechslung zwischen Nolten und Larkins in ihr vorzugehen. Vielmehr, es sind diese beiden in ihrer Idee auf gewisse Weise zu einer Person geworden. Den Maler scheint sie zwar als den Geliebten zu betrachten, aber keineswegs in der Gestalt, wie sie ihn hier vor Augen sieht. Die Briefe des Schauspielers trägt sie wie ein Heiligtum jederzeit bei sich. Ihn selbst erwartet sie mit der stillen Sehnsucht einer Braut, und doch ist es eigentlich nur wieder Nolten, den sie erwartet. Andern Tags entdeckt der herbeigerufene Arzt nichts an der Kranken, was in seiner Macht zu heilen hätte stehen können. Vielmehr schließt er aus dem wilden Gestammel, mit dem Agnes sich an ihn klammert, auf eine Krankheit, für die überhaupt keine menschliche Medizin zuständig ist. Weißt du auch, warum Theobald mein Liebster ein Schauspieler geworden ist? Ich will dir's anvertrauen, aber sag es niemand weiter. Sie plaudern sonst dem Falschen aus, dem Heideläufer. Vor dem muss mein Schatz sich eben verbergen. Drum nimmt er verschiedene Trachten an, alle Tage eine andere Gestalt, damit ihn der Läufer nicht nachmachen kann und nicht weiß, welches von allen die rechte ist. Vor ein paar Jahren kam Nolten in den Vetter Otto verkleidet zu mir. Ich kannte ihn nicht und habe ihn arg betrübt. Das kann ich mir in Ewigkeit nicht vergeben. Aber wer soll auch die Komödianten ganz auslernen? Die können eben alles. Sie sind ihrem Stande und stellen sich tot, völlig tot. Und uns, mein Schatz, tat es auch, um dem Lügner für immer das Handwerk niederzulegen. Ich war bei der Leiche damals in der Stadt. Ich sage dir, verstehst du dir allein? Der leere Sarg liegt in der Grube, nur ein paar lumpige Kleiderfetzen drin. Und dann, fast im gleichen Atemzuge, beschwört sie den Arzt auf das Flehentlichste, dass er ihr Gelegenheit verschaffe, von hier zu entkommen und nach ihrer Heimat zu reisen. Das scheint auch dem Arzt das vorläufig Sinnvollste, und er rät Nolten, die arme Kranke so rasch als irgend möglich nach Hause zu begleiten. Aber als der den Rat des Arztes in die Tat umzusetzen versucht, verrät Agnes den unbezwinglichsten Widerwillen gegen ihren Verlobten. Man weiß nicht, ist Furcht oder Abscheu größer bei ihr? So bleibt die einzige Lösung, ihr einen anderen Begleiter zu suchen, einen Fremden, der sie nicht so verstört, um sie zu ihres Vaters Haus zu bringen. Derweil rückt der Termin herbei, wo Nolten jene Stelle am Fürstenhof im Norden antreten soll. Den folgenden Tag in aller Frühe verlässt der Maler die Stadt, noch ungewiss, welchem Ziele er sich zuwenden solle. Und die mich trug im Mutterlein, die durfte ich niemals schauen. Sie war ein schön frech braunes Weib, wollt keine Männer. trauen, wollt keine Manne trauen. Und lachte hell und scherzte laut, ei, lass mich gehen und stehen. Möcht lieber sein des Windes denn in die Ehe gehen. Da kam der Wind, da nahm der Wind, als wurde sie gefangen. Von dem hat sie ein lustig Kind in ihrem Schoß empfangen. In ihrem Schoße fange. Agnes hat unter sicherer Begleitung das Försterhaus erreicht, wo der Vater sie in liebevollen Schutz zu nehmen verspricht. Allein am folgenden Morgen wird Agnes vermisst. Die Sonne ist seit 2 Stunden untergegangen. Und noch bleibt alles laufen und schicken, fruchtlos. Gegen 3 Uhr des Morgens, da eben der Tag zu grauen beginnt, geben im Hofe die Hunde laut, verstummen jedoch sogleich wieder. Die Verlorene ist wirklich gefunden worden, doch leider tot und ohne Rettung. Tränen und Mitleid dazwischen, ein flehendes Kind. Nach Nolten hat man ausgesendet, doch trifft ihn weder Bote noch Brief. Den 2. Tag nach dem Tode der Braut erscheint er unvermutet von einer anderen Seite her. Sein ganzes Eintreten, das sonderbar gehaltene, matt resignierte in seiner Miene, seinem Gruß, ist von der Art, dass er, was vorgefallen, entweder schon zu wissen oder zu vermuten, aber nicht näher hören zu wollen scheint. Oder sein Schlaf sich auf mich legte, wie Berge so schwer und so dumpf, dass ich nichts wüsste von gestern und heute und morgen, dass eine Gottheit diesen matt gehetzten Geist weichbettend in das alte Nichts hinfallen ließe, ein unermesslich Glück. Ja, läge zum wenigsten nur diese erste Stufe hinter mir, und doch, wer kann wissen, ob sich dort nicht der Knoten nochmals verschlingt? O Leben, o Tod, Rätsel aus Rätseln, wo wir den Sinn am sichersten zu treffen meinten, da liegt er so selten. Und wo man ihn nicht suchte, da gibt er sich auf einmal halb und von Ferne zu erkennen und verschwindet, ehe man ihn festhalten kann. Agnesens Begräbnis ist auf den morgenden Sonntag beschlossen. Die Nacht zuvor schläft Nolten ruhig wie seit langer Zeit nicht mehr ein. Nach Mitternacht erweckt indes den Maler ein sonderbarer Klang, den er anfänglich bloß im Traum gehört zu haben glaubt. Bald aber kann er sich völlig überzeugen, dass es Musik ist, welche aus der alten Kapelle beim nahegelegenen Pfarrhaus herüberzutönen scheint. Betroffen springt er aus dem Bette, unschlüssig, was er tun, wo er zuerst sich hinwenden soll. Wenige Minuten vergehen, so vernimmt auch der alte Förster vollkommen deutlich die Töne und gleich darauf einen starken Fall, samt einem lauten Aufschrei. Rasch ist eine Laterne entzündet, ein Mantel übergeworfen. Und kaum ist er vor die alte Kapelle gelangt, kaum durch die offenstehende Tür getreten, sieht er drei Schritte vor sich den Maler der Länge nach ohne Lebenszeichen am Boden liegen. Und nicht nur das, wird er später behaupten, sondern im Dämmerscheine tief hinten bei der Orgel eine Frau wie einen Schatten stehen, ihr gegenüber in kleiner Entfernung ein zweiter Schatten, ein Mann im dunklen Kleide. Und dieser scheint ebenfalls Nolten. Als beide sich umfassen, sich die Arme geben und so der Tür zuwollen, da biegen sie wie eine Rauchsäule leicht um die hölzernen Pfeiler, dicht, dicht aneinander geschlossen. Sie macht den Anfang. Er tut's ihr nur wie gezwungen nach und traurig. Hierauf schlüpfen sie unhörbar über die Schwelle. Er gleitet über sein Ebenbild hin, gleichgültig, als kenne er es nicht mehr. Da habe er auf einmal sein Auge auf ihn geworfen, sagt der Alte noch. Oh, ein Auge voll Elend. Und doch so ein scharfer, durchbohrender Blick. Und zögert im Gehen, schaut immer auf ihn und bewegt die Lippen wie kraftlos zur Rede. Da habe er es nimmer ausgehalten und wüsste auch von hier an nichts weiter zu sagen. Das Letzte, was noch nachzutragen bleibt, ist, dass man nur wenige Tage vor Theobalds Ende die wahnsinnige Zigeunerin entseelt auf öffentlicher Straße gefunden hat, wo sie ohne Zweifel vor bloßer Entkräftung liegen geblieben. Liebe, Wahn und betrogenes Gefühl. Ein Hörspiel nach Episoden aus Mörikes Roman Maler Nolten von Heinz von Kramer. Es sprachen der Seelenforscher Martin Schwab, Nolten Markus Meyer, Larkens Matthias Carla Polagnoli, Agnes Chris Bichler, die Zigeunerin Donata Höffer, sowie Susanna Fernandes-Genebra, Markus Michalski und Andreas Schlager. Mandoline Martin Bieber, Ton und Technik Beate Böhler und Birgit Schilling, Regieassistenz Konstanze Renner, Zigeunerlied, Musikcollagen und Regie Heinz von Kramer. Produktion Südwestrundfunk 2007. Dramaturgie Friederike Roth.